1. Als das siebte Siegel Jeff Net Word, trat im Himmel ein etwa halbstundig still ein. 2. ICH so die sieben Engel, die vor Gott standen, und ihnen wurden sieben Personen übergeben. 3. Ein weiterer Engel trat mit einem goldenen Rauchfassen den Alter, viel Weihrauch zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Alter vor dem Thron dazu bringen. 4. Der Rauch des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels empor und gelangt zusammen mit den Gebeten der Heiligen vor Gott. 5. Danach füllte der Engel das Gefäß mit Feuer vom Alter und warf es auf die Erde, woraufhin Donner, Stimmen, Blitz und ein Erdbeben entstanden. 6. Die sieben Engel, die Personen erhalten hatten, machten sich bereit, das Signal zum Blasen zu geben. 7. Der erste Engel blies sein Person, woraufhin Hegel und mit Blutvermischtes Feuer auf die Erde fielen, dies führte dazu, dass ein Drittel des Lands, der Baum und als Grün Grave brannten. 8. Als der zweite Engel sein Person blies, wurd ein Mass, die einem brennenden Berg Arnolte, ins Meer geworfen, was zur Folge hat, das ein Drittel des Meers zu Blut wurd. 9. Der Dirch waren dit ein Drittel der im Meer lebenden Geschöpf, und ein Drittel der Schiff wurd zerstört. 10. Der Drittengel blies sein Person, und ein großer Stern, der wie ein Fackel brannte, fiel vom Himmel auf ein Drittel der Fluss und Wasserquellen. 11. Der Name Diocese Sterns lautet Wermart, ein Drittel des Wassers wird bitter, weshalb viel Menschen starben, die davon tranken. 12. Nachdem der Wirt Engel geblasen hat, wird ein Drittel der Sun, des Mons und der Stern geschlagen, so dass sie sich werfen störten und die Luftkraft des Tag so der Nachdem ein Drittel reduziert wird. 13. Warend ICH Susa, hort ICH einen Adler, der mitten am Himmel flog und laut wirken diet, das den Erdbewohnen wegen der verbleibenden drei Personen stoss grosses Unheil droher.